Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Galileo Galilei. Ein Weltbild gerät ins Wanken. Von Michael Wirhahn. Und was will uns dieser Mann nicht alles glauben machen? Dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern nur einer von vielen Wandelsternen, die sich um die Sonne drehen. Durch seine Fernrohre will er gesehen haben, dass die Milchstraße unzählige Sterne enthalte. Unzählige Sterne! Rom 1633. Ehrfürchtig lauscht die Gemeinde dem Padre, der wortgewaltig auf der Kanzel gegen einen Mann wettert, dem von der römisch-katholischen Kirche der Prozess wegen Ketzerei gemacht wird. Papst Urban VIII. Persönlich hatte eine Kommission eingesetzt. Und Flecken gäbe es auf der Sonne, die das Antlitz dieses reinen, heiligen Feuers beschmutzen. Aufgabe dieser Kommission, dieser Expertenrunde, ist es, zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Lehre der Kirche in Wort und Schrift befolgt wird. Notfalls mit Gewalt. Wer ist denn dieser Mann, dass er sich über die Schöpfung erhebt und das Werk Gottes bezweifelt? Der Padre braucht seinen Namen nicht zu nennen. Die Gemeinde weiß sehr genau, wer gemeint ist. Er ist zu dieser Zeit schon lange eine Berühmtheit. Er hat die Wissenschaft der Physik komplett umgewälzt, weil er der Erste war, der Lehrsätze durch Experimente überprüfte und bewies. Heute eine Selbstverständlichkeit. Seine Entdeckungen in der Astronomie erschüttern aber auch die kirchliche Lehre vom Aufbau des Universums und führen schließlich zu dem wohl bekanntesten Ketzereiprozess der Kirchengeschichte. Der Name des Mannes, der so sehr den Zorn der Kirche erregt hat, lautet Galileo Galilei. Galileo Galilei wird am 15. Februar 1564 in der italienischen Stadt Pisa geboren. Über die Kindheit des Genies ist lediglich bekannt, dass er die ersten 10 Jahre seines Lebens in seiner Geburtsstadt verbringt. Sein Vater Vincenzo Galilei bringt ihn dann im Herbst 1574 gemeinsam mit dem Rest der Familie zurück in die Hauptstadt der Toskana. Nach Florenz, dem eigentlichen Sitz des Geschlechts der Galilei. Über Galileos Mutter ist wenig bekannt, außer dass sie ihren Mann um 30 Jahre überlebt hat. Galileo! Galileo! Komm her zu mir! Ja, Vater? Es ist gut, dass du so gern die Laute spielst, aber du musst die Tonverhältnisse beachten. Gib mir deine Finger. Hier, diese Saiten greifen und dann zupfen. Was heißt Verhältnis, Vater? Wie weiß ich, was das richtige Verhältnis ist? Wie kann ich diesen Wohlklang erzeugen? Du musst die Mathematik beherrschen, mein Sohn. Die Welt der Zahlen verbirgt sich hinter allen Ereignissen in der Welt. Nur wenn du sie zu lesen weißt, kannst du dir alles erklären. So ist es auch mit der Musik. Musik ist Mathematik. Der kleine Galileo ist neugierig und hat das laute Spielen vermutlich schon vor dem Lesen und Schreiben gelernt, denn sein Vater Vincenzo Galilei ist leidenschaftlicher Musiker. Er ist zwar Tuchhändler von Beruf und entstammt einer alten florentinischen Kaufmannsfamilie, allerdings war ihm das Leben als Händler nie genug. Vieles, was sein Vater ihm mit auf den Weg gibt, prägt Galileos Wesen und seine Art, wie präzise und frei er später denkt. Glaube nur an das, was du siehst, mein Sohn. Nur an das, was du siehst. Aber warum kann ich dann Gott nicht sehen? Was ist denn das für eine Frage? Gott ist allgegenwärtig. Ohne Gott gäbe es gar nichts. Uns auch nicht? Es gäbe dich nicht und auch mich nicht. Deine Mutter und deinen Bruder und deine zwei Schwestern auch nicht. Aber er mag vielleicht nicht alles so geschaffen haben, wie man es sieht. Aber davon später. Ich habe Pläne mit dir. Vincenzo Galilei hat das Kloster Santa Maria zu Vallombrosa für die Erziehung seines Sohnes ausgesucht. Das ist zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. In den Klöstern werden die Kinder in der Theologie, in altem Griechisch und Latein, in der Dichtkunst, Musik, Zeichnen und praktischer Mechanik hervorragend unterrichtet. Das Kloster Santa Maria zu Vallombrosa hat einen sehr guten Ruf und Galileo wird sich dort wohlfühlen. Gerade das Zeichnen und die Mechanik sollte in seinem Leben noch eine wichtige Rolle spielen. Aber Vater, warum muss ich dorthin? Dort kannst du vieles lernen, was ich dir nicht beibringen kann, lieber Galileo. Es sind kluge und fromme Männer dort, die dich unterrichten. Achte sie und sei gehorsam. Ja, Vater, das werde ich. Das ist gut, mein Sohn. Das ist gut. Und so trifft Vincenzo Galilei an einem warmen Sommertag des Jahres 1575 mit seinem wissbegierigen Sohn in der Benediktinerabtei von Vallombrosa ein und übergibt ihn der Obhut der Mönche. Galileo ist jetzt 11 Jahre alt und hat Glück. Sein Vater kann sich eine Ausbildung für seinen Sohn leisten. Das kommt nicht oft vor, in einer Zeit, in der mehr als die Hälfte der Erwachsenen nicht lesen und schreiben können. 3 Jahre bleibt Galileo hier, wird streng nach der Glaubenslehre der katholischen Kirche erzogen und bleibt dieser Kirche für den Rest seines Lebens treu. Auch dann noch, als sie ihn der Ketzerei beschuldigt und verurteilt. Und nun im Plural, wo Nominativ... Turis, Genitiv, Turium, Dativ, Turibus, Akkusativ. Galileo ist beeindruckt von der stillen Gelehrsamkeit in der Abtei und er genießt den Unterricht. Vor allem die Mechanik interessiert ihn. Diese Maschine dort, wofür ist die gut, Pater? Das, mein lieber Galileo, ist eine Vorrichtung, die dir den Hebel des Archimedes verdeutlicht. Sieh mal, wenn du diesen Bolzen hier unter dem Stab immer weiter in Richtung Gewicht verschiebst, wird der Stab immer länger und es fällt dir immer leichter, das Gewicht am anderen Ende des Stabes zu heben. Archimedes von Syrakus war ein kluger Mann und hat viele nützliche Dinge gebaut. Er sagte, gebt mir einen Hebel, der lang genug ist und ich hebe die Welt aus den Angeln. Die Welt aus den Angeln heben? Aber das ist doch unmöglich. Unmöglich? Ja, vielleicht. Pater, ich habe den Kometen von gestern Nacht gezeichnet. Aus der Zeit Galileos im Kloster gibt es kaum Aufzeichnungen. Allerdings erinnert er sich als alter Mann daran, dass er einmal einen Kometen beobachtet hat, der seine Bahn über den Himmel zog. Es ist seine erste bewusste Begegnung mit den Himmelskörpern. Ich sah ihn mit seinem gekrümmten Schweif über den Horizont ziehen und er erhellte den Nachthimmel. Es war ein beeindruckendes Erlebnis, dessen Bedeutung mir damals natürlich noch nicht klar war. Galileo ist damals gerade mal 13 Jahre alt. Was ihm auch nicht klar sein kann, dass vielleicht ein paar hundert Kilometer entfernt ein kleiner Junge von 6 Jahren, der später noch eine bedeutende Rolle in seinem Leben spielen sollte, ebenfalls den Kometen beobachtet. Johannes Kepler. Lass mal sehen. Du hast ihn gut getroffen, mein Sohn. Hervorragend. Zeichnen macht mir Spaß, Pater. Das sieht man. Was ist ein Komet, Pater? Es ist ein göttlicher Unglücksbote. Vielleicht stirbt gerade ein bedeutender Mann. Aber warum schickt Gott uns dieses Zeichen? damit wir uns seiner immer gegenwärtig sind und uns ehrfürchtig daran erinnern, dass er es ist, der den Kosmos geschaffen hat. Mit der Erde in der Mitte und den Planeten, die sich um sie drehen. Das ptolemäische Weltbild. Claudius Ptolemäus war ein griechischer Mathematiker, Astronom und Philosoph, der von ungefähr 100 bis 160 Jahren nach Christus in Ägypten gelebt hat. Sein Modell des Weltalls ist ein sogenanntes geozentrisches Modell. Das Wort Geo stammt aus dem Griechischen und bedeutet Erde. Ptolemäus stellte also die Erde ins Zentrum des Universums und die damals 5 bekannten Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie der Mond, die Sonne und die Fixsterne sollten sich um sie drehen. Die Kirche hatte dieses Weltbild übernommen und es galt als unumstößlich, denn in ihm offenbarte sich die Macht Gottes. Die Geschichte dieses Weltbilds ist uralt. Immer wieder hatten Astronomen durch die Jahrtausende hindurch ihre Blicke zum Himmel gerichtet und sich gefragt, wie diese Himmelsmechanik funktioniert. Professor Jürgen Teichmann ist Physiker, Wissenschaftshistoriker und hat viele Jahre die Museumspädagogik und die Abteilung für Astronomie im Deutschen Museum in München geleitet. In zahlreichen Büchern für Jugendliche und Erwachsene hat er sich mit Galileo Galilei und anderen bedeutenden Wissenschaftlern befasst und so vielen Lesern mit spannenden Geschichten das Abenteuer Forschung anschaulich gemacht. Ihn wundert es nicht, wie es zu dem Weltbild kam. Es ist natürlich für jeden, der auf den Himmel schaut, eigentlich auch heute noch so, dass man sich denkt, die Gestirne kreisen um uns herum, um die Erde. Ich sehe, dass die Sonne aufgeht, im Osten und im Westen untergeht. Und so war das eigentlich seit den Anfangszeiten, seitdem sich Menschen darüber Gedanken machte, eigentlich selbstverständlich, dass die Gestirne sich um die Erde bewegen. Zu einer Wissenschaft wurde das tatsächlich zum ersten Mal, kann man sagen, mit den Griechen, so in der Zeit 7. Jahrhundert vor Christus. Die Griechen haben zum ersten Mal sich überlegt, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind das eigentlich für Dinger, die da um uns herumkreisen? Ob sich der junge Galileo auch schon fragte, was das eigentlich für Dinger sind, die da um uns herumkreisen? Und warum waren die Bahnen der Planeten anders als die der Sonne und des Mondes? Und wie konnte es eigentlich sein, dass sie nicht herunterfielen? Die Griechen kamen auf eine vermeintlich gute Erklärung. Aus den Vorstellungen von Aristoteles und Ptolemäus ist dann die Idee gewachsen, die kreisen gar nicht auf irgendwelchen mathematischen Kreisen, sondern die sind in Kristallkugeln gefangen. Diese Kristallschalen entfernten sich sozusagen von der Erde und die äußerste Kristallschale war die der Fixsterne, die dann als letzte um den Himmel herum kreiste. . 1578 endet Galileos Zeit im Kloster zu Vallombrosa. Ich wünsche, dass du Arzt wirst, Galileo. Das ist ein angesehener Beruf. Und man hat immer ein Auskommen. Gut, Vater. Er geht nach Pisa, wie es sein Vater wünscht, und studiert Medizin. Doch die Liebe zu den Zahlen, zur Mathematik, wird ihn nie verlassen. Der Unterricht in Pisa langweilt ihn. Blutleer und ungeprüft werden die alten Lehren des griechischen Naturphilosophen Aristoteles heruntergebetet. Doch die einfach nur auswendig zu lernen, ist dem wachen Geist des jungen Mannes zu wenig. Als er zum ersten Mal die Vorlesungen des florentinischen Hofmathematikers Ostilio Ricci besucht, eröffnet sich ihm eine neue Welt. Riccis Vorlesungen sind gespickt mit Beispielen aus der Praxis. Perspektivische Darstellungen aus der Malerei, Probleme der Landvermessung und der Militärtechnik. Ostilio Ricci prägt Galileos Art zu denken, besonders als dieser sein Studium nach 4 Jahren abbricht und Privatunterricht bei Ricci nimmt. Das Experiment, mein lieber Galileo, ist der Lehrer aller Dinge, hatte sein Vater zu ihm gesagt. Und auf diese Weise wird er auch von Ostilio Ricci unterrichtet. 5 Jahre lang widmet sich Galileo intensiv der Mathematik, gibt selbst Unterricht, bis er schließlich im Jahre 1589 seine erste feste Anstellung erhält. Er ist erst 25 Jahre alt, als er Professor für Mathematik an der Universität Pisa wird. Am 12. Februar des Jahres 1589 stapft der frisch gebackene Lektor für Mathematik zu seiner Antrittsvorlesung an der Universität von Pisa. 5 Jahre zuvor war er hier noch Schüler. Einen Salär von 60 Scudi per annum. Und das per Kontrakt für die. Das Geld reicht kaum für den Lebensunterhalt. Seine Kollegen verdienen das 10-fache. Aber immerhin, es ist ein festes Gehalt. Schon als Student hat er sich den Ruf eines kritischen und unbequemen Geistes erworben. Als Professor festigt er diesen Ruf. Viele Freunde macht Galileo sich in Pisa nicht. In einem Spottgedicht äußert er seinen Unmut über Engstirnigkeit und Prunksucht seiner Kollegen. Mit großem Überdruss erfüllen mich jene, die ständig nach dem höchsten Gut suchen und es bis heute nicht gefunden haben. Und wenn ich wohl bedenke, dass solches nur geschieht, weil es nicht dort ist, wo sie es suchen. Der Lehrplan in Pisa wird von dem Orden der Jesuiten in Rom erstellt. Sogar die Schaubilder in den anatomischen Lehrbüchern müssen von ihnen genehmigt werden. Sehen wir also hier auf der inneren Sphäre den Merkur, dessen Bahn Ptolemäus wie folgt berechnet hat. Galileo selbst erfüllt allerdings ebenso brav das, was er anprangert. Seine Pflicht. Er hält Vorlesungen, die von seinen Vorgängern schon 100-fach gehalten worden sind, die übliche akademische Hausmannskost. Das Standardwerk zur Astronomie heißt »Über die Sphären« von Johannes de Sacro Bosco und ist schon seit über 300 Jahren im Gebrauch. Es ist eine Kurzfassung des Werkes Almagest von Claudius Ptolemäus und erklärt das Weltall mit der Erde in der Mitte und den Himmelskörpern, die auf den Sphären um sie kreisen. Das geozentrische Weltbild. Galileo glaubt zu dieser Zeit noch daran. Und warum auch nicht? Es ist in sich schlüssig. Die Berechnungen des Ptolemäus sind sehr präzise und Galileo ist gläubiger Katholik. Aristoteles hatte das geozentrische Weltbild um etwas Entscheidendes ergänzt. Aristoteles hat gesagt, außerhalb des Weltalls ist der erste Beweger, der das Ganze in Bewegung hält, und hat ein Bild gebraucht. Das größte Reich, was es damals gab, noch vor der drüber, war das Perserreich. Wir können uns vorstellen, dass der Perserkönig ja selbst nichts tut. Er gibt seine Befehle an die Minister entsprechen den Planeten, die Minister geben das weiter an die Unteren, an den Mond etc. Und so bewegt sich das ganze Perserreich aus dem Willen des großen Königs. Und genau das ist der erste Beweger. Den ersten Beweger des Aristoteles hatte man einfach umgetauft in Gott. Und das machte es der Kirche einfach. Der erste Beweger ist Gott. Außerhalb des Weltalls. Der hält das ganze Weltall in der Hand und bewegt es. Und dann können wir sagen, das passt doch wunderbar in unser Konzept hinein. Die Erde ist im Zentrum, selbstverständlich weiter. Unter der Erdoberfläche ist der Teufel. Und doch lässt Aristoteles unserem neugierigen Forscher keine Ruhe. Denn hier in Pisa interessiert sich Galileo zum ersten Mal für die Bewegung von Körpern. Er hat das Schwingen von Pendeln beobachtet und dabei herausgefunden, dass die Geschwindigkeit des Pendels nicht vom Gewicht oder seiner Ausrichtung abhängt, sondern von seiner Länge. Und er beginnt an dem großen Aristoteles zu zweifeln. Viel später, als er bereits 70 Jahre alt ist, schreibt er: Als ich mich mit dem Text des Aristoteles beschäftigte, indem er seine Behauptungen über die Fallbewegung erläuterte, fühlte ich plötzlich einen großen intellektuellen Widerwillen gegen die Annahme, dass ein Körper, der 10 oder 20-mal schwerer ist als ein anderer Körper, auch mit der 10- oder 20-fachen Geschwindigkeit fallen müsse. Ich dagegen nahm an, dass jeder beliebige fallende Körper den gleichen Grad der Geschwindigkeit hat, von der Natur begrenzt und in vorgeschriebener Weise. Damals denkt Galileo zum ersten Mal über die Grundbedingungen seiner neuen Theorie nach. Aber es ist für Galileo noch zu früh, sich ganz von dem übermächtigen Aristoteles zu lösen. Er hat in der Zeit, als er in Pisa war, noch an Aristoteles geglaubt. Und wenn er also Versuche gemacht hat, dann hat er eben festgestellt, der Unterschied ist nämlich wirklich nicht groß, nicht so groß, wie Aristoteles behauptet. Eigentlich ist also ein Stück Blei noch ein bisschen schneller, aber nur ein bisschen schneller als das Holz. Wenn ich aus dieser Höhe diese Kugel aus Blei fallen lasse und aus gleicher Höhe diese Kugel aus Holz, die 10-mal weniger wiegt, dann muss doch laut Aristoteles das Blei 10-mal schneller unten ankommen. Aber genau das passiert nicht. Was kann der Grund dafür sein? Die viel erzählte Geschichte, dass Galileo auf den schiefen Turm von Pisa stieg und Kugeln aus unterschiedlichem Material herunterfallen ließ, um Aristoteles zu widerlegen, ist leider nur eine schöne Legende. Vermutlich hat sie sein Schüler und späterer Biograf Viviani in die Welt gesetzt. Aber aus ihr kann man lernen, wie Galileo denkt. Wenn menschliche Wesen wie Gott denken können, dann denken sie mit Hilfe der Mathematik. Beobachten wir also die Natur genau, dann wenden wir eine Technik an, die Gott mit uns teilt, nämlich die Mathematik. Dann haben wir eine sehr sichere Basis, um andere Dinge zu untersuchen. Glaube nur an das, was du siehst, hört er immer wieder seinen Vater Vincenzo sagen, der 1591 stirbt. Und Galileo sieht genau hin. Er experimentiert und macht Messungen, um seine Theorien zu beweisen und um Aristoteles zu widerlegen. Er findet heraus, dass Bewegung und Beschleunigung etwas ganz Unterschiedliches sind. Den Begriff Beschleunigung gab es eben noch gar nicht. Er braucht in seinem berühmten Buch über den freien Fall, braucht er mehrere Seiten, um zu erklären, was passiert damit. Denn wenn ich einen Körper fallen lasse, ist er am Anfang ganz ruhig. Und dann wird er immer schneller, immer schneller. Wenn ich einen bestimmten Punkt seines Falls betrachte, was heißt denn da Geschwindigkeit? Geschwindigkeit in einem ganz klitzekleinen Augenblick gibt es eigentlich gar nicht. Die ändert sich dauernd. Und der Körper hat sozusagen unendlich viele verschiedene Geschwindigkeiten, bis er unten ankommt. Das war damals fast unverständlich. Und damit beschäftigt er sich und sagt, wie kann ich das mathematisch behandeln? Und da kommt er dann auf den Begriff der Beschleunigung. Die einfachste Form der Beschleunigung ist, wenn in gleichen Zeiten die Geschwindigkeit um das gleiche Maß zunimmt. Und das hat er untersucht, mathematisch und mit Experimenten, und hat festgestellt, es stimmt. Diese neue Methode, sich die Natur und ihre Gesetze durch Beobachtung und genaues Messen zu erklären, schreibt er 1623 in seinem Buch Il Saggiatore, der Goldwäger, nieder. Das Universum ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen. Ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum. In seiner Zeit in Pisa legt Galileo Galilei die Grundlagen für seine Fallgesetze fest, die ihn viel später zum Begründer der modernen Physik machen sollten. Doch noch ist es nicht so weit. Noch weiß er nicht, dass der Luftwiderstand, die Dichte des Mediums, durch das man einen Gegenstand fallen lässt, eine entscheidende Rolle spielt. Diese Überlegung kommt erst in Padua, als er Professor geworden ist. Da hat er all die Sachen genauer untersucht. Er hat zum Beispiel Blei und Holz in Wasser fallen lassen. Und da ist der Unterschied wesentlich größer. Das hängt also sozusagen von der Dichte der Luft ab, von der Dichte des Mediums ab, wie man sagt. Also ob das Luft ist, ob das Wasser ist, eben in das ganze Fall. Und dann kam er auf die Idee und sagt, ja, und wenn die Luft gar nicht mehr da ist, dann müssen beide gleich schnell fallen. Galileos mechanische Untersuchungen und Zweifel an Aristoteles schreibt er in einem kleinen Büchlein mit dem Titel »Über die Bewegung« nieder, das unter seinen Kollegen herumgereicht wird und ihren Zorn erregt. Was für eine Ungeheuerlichkeit, Aristoteles in Frage zu stellen! Wie kann er es wagen? Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist, dieser junge Emporkömmling? Das ist eine Schande, sage ich. Diese kleine Schrift und sein manchmal etwas großspuriges Auftreten mag dazu beigetragen haben, dass seine Anstellung in Pisa nicht verlängert wird. Doch auf den jungen Forscher wartet bereits ein neuer, bedeutender Lebensabschnitt. 1592 beginnt für ihn die glücklichste Zeit seines Lebens. Die Universität Padua beruft ihn zum Professor für Mathematik. 18 Jahre wird er dort verbringen und zu dem Wissenschaftler werden, der das Bild der damaligen Welt aus den Angeln hebt. Gegen das etwas muffige Pisa ist das liberale Padua für Galileo ein Paradies. Es ist eine freie Universität, die unter der Aufsicht der Freien Republik Venedig steht und nicht unter dem Einfluss des Vatikans. Die Stelle in Padua bedeutet für Galilei akademische Freiheit. Aus ganz Europa kommen Studenten hierher, um zu lernen, ganz gleich, ob sie katholisch oder evangelisch sind. Bis nach Venedig sind es nur 60 Kilometer. Galileo ist alles andere als ein weltfremder Gelehrter und vergnügt sich gern. Der junge Professor fährt oft mit der Fähre nach Venedig und beginnt eine Affäre mit der Venezianerin Maria Gamba. Maria, komm! Die Nacht ist jung, der Herrgott meint es gut mit uns. Wir wollen feiern gehen und Wein trinken. Hier hat noch eine Taverne geöffnet und es gibt Musik. Komm, Maria! Ach, Galileo! Bekommt ihr denn nie genug von Wein und Musik? Galileo hat drei uneheliche Kinder mit Maria Gamba. Seine älteste Tochter Virginia wird im Jahr 1600 geboren. Doch legitimieren will er die Beziehung zu Maria Gamba nicht. Warum leben wir nicht zusammen, Galileo? Euer Haus ist voller Schüler. Nur uns haltet ihr fern. Vielleicht heiratet Galileo Maria nicht, weil er glaubt, zu wenig für sie und die Kinder zu verdienen. Und durch den Tod seines Vaters hat sich seine finanzielle Situation verschlechtert. Ich muss meine Forschung betreiben, meine Experimente machen, um das Geld für euch zu verdienen, Maria. Du weißt, die Universität zahlt nicht gut. Bleib du mit den Kindern in Venedig. Ich besuche euch so oft ich kann. In Padua setzt Galileo fort, was er in Pisa begonnen hatte, seine Arbeit an den Fallgesetzen. Er beweist: So einfach stimmt Aristoteles nicht mit schwerer und schneller. Das geht gar nicht. Und dann die Frage: Wie kriege ich das jetzt raus? Ich lasse den Stein nicht einfach herunterfallen, sondern ich nehme einfach eine schiefe Bahn, eine schiefe Ebene, sagte man, und auf der lasse ich eine Kugel herunterrollen. Das ist zwar kein freier Fall, aber ich kann diese Bahn immer steiler machen, dann rollt sie immer noch, immer steiler und irgendwann ist es ja ein freier Fall, es ist im Prinzip dann doch das Gleiche, aber das geht viel langsamer. Und wenn ich so eine lange Bahn mache, sagen wir mal so 6 Meter lang und lasse eine Kugel herunterrollen, da sind das so etwa 6 Sekunden, die kann ich sehr gut messen. Und da kann ich genau untersuchen, wie die immer schneller wird, immer schneller wird, immer schneller wird. Und wenn ich nicht 6 Meter nehme, sondern nur 3 Meter oder statt 6 Meter 12 Meter, dann braucht sie länger und das kann ich ganz genau messen. Und da kriege ich mein Gesetz raus zwischen Weg und Zeit. Galileo entdeckt ein fundamentales Prinzip der Natur. Es gibt eine konstante Beschleunigung, später haben wir das die Erdbeschleunigung genannt, die auf der Erde also einen ganz konstanten Wert hat. Und das war sozusagen der zweite Teil seiner großen Entdeckung im Bereich Fall. Erstens, alle Körper fallen gleich schnell. Und zweitens, es gibt eine konstante Beschleunigung. Der Weg wächst proportional mit dem Quadrat der Zeit. Veröffentlichen sollte Galileo diese Erkenntnisse allerdings erst viel später. Jetzt warteten erstmal Entdeckungen auf ihn. Das Abenteuer beginnt mit der Erfindung eines heute selbstverständlichen Instruments, des Fernrohrs. Die Niederlande waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine Nation mit vielen Wissenschaftlern, Seefahrern und ausgezeichneten Handwerkern. Einer von ihnen war der Deutsch-Niederländer Jan Lippershey, der ein Fernrohr gebaut hatte. Er hatte festgestellt, dass es einen Vergrößerungseffekt gibt, wenn man am einen Ende eines Rohres eine konvex geschliffene und am anderen Ende eine konkave Linse befestigte. Als konkav bezeichnet man eine nach innen gewölbte Fläche, dagegen ist eine konvexe Fläche nach außen gewölbt. Jan Lippershey brachte es mit diesen speziellen Linsen auf eine vierfache Vergrößerung. 1609 erfuhr Galileo von der Erfindung und war fasziniert. Was für ein erstaunliches Instrument. Sollte mich wundern, wenn ich es nicht noch verbessern kann. Galileo macht sich daran, das Linsenschleifen zu lernen. Schon bald erzielt er eine zehnfache Vergrößerung und macht das Teleskop zu einem nützlichen Instrument. Selbstverständlich informiert er sofort den Rat der Stadt Venedig und... Dann hat er dieses Gerät an einem Sommertag des Jahres 1609 dem Staatsrat vorgeführt. Die sind alle auf den höchsten Turm in Venedig, dem Campanile, auf dem Marktplatz gestiegen und haben von dort weit auf das Meer geschaut. Und die waren sehr erstaunt. Nun, werte Herren des Rates, was sagt ihr? Galilei, ich muss sagen, das ist ein ganz erstaunliches Gerät. Das will ich meinen, meine Herren, das will ich meinen. Es steckt viel Arbeit darin und ich habe vor, es noch weiterzuentwickeln. Galileo ist hochzufrieden. Und er wäre nicht Galileo Galilei, wenn er nicht wüsste, wie man diese Erfindung zu barer Münze machen könnte. Denkt euch, was für einen Vorteil ihr im Falle eines Angriffs einer feindlichen Flotte hättet. Die Schiffe dort draußen, die ihr seht, die könnt ihr erst in 2 Stunden mit bloßem Auge wahrnehmen. Versteht ihr, was ich sagen will? In der Tat, Galilei. In der Tat. Das wäre ein unbezahlbarer Vorteil für uns. Unbezahlbar? Also, na ja. Galilei hat sofort eine Lebenszeitstellung als Professor bekommen. Ja, vorher musste er nämlich jedes Jahr um seine Stellung kämpfen und eine Verdopplung seines Gehaltes. Und aber die Auflage, die Erfindung dieses Geräts ja nicht weiter zu sagen. Also er hat es nicht erfunden. Er hat aber wohlweislich verschwiegen, dass er nicht der Erfinder war. Zufrieden schreibt er: Zahlreiche edle Herren und Senatoren erstiegen mehr als einmal die Stufen der höchsten Glockentürme Venedigs, um Schiffe zu beobachten, die mehr als 2 Stunden Fahrt entfernt waren. Mit bloßem Auge waren sie nicht zu erkennen. Sehr wohl aber mit meinem Fernrohr, meinem Teleskop. Der venezianische Senat beauftragt Galileo, die Arsenale mit seinen Fernrohren auszustatten. Die Arsenale Venedigs waren legendär. Sie waren die Werften der Seerepublik, in ihnen lag die venezianische Flotte vor Anker und sie waren die Waffenschmiede der Stadt. Umgeben von hohen Mauern und streng geheim arbeiten hier schon im 14. Jahrhundert über 16.000 Menschen. Man kann dort die fortschrittlichste Technologie der damaligen Zeit bestaunen. Und nun gehört Galileos Fernrohr dazu. Sein Erfindergeist hat sich ausgezahlt. Technisch und finanziell ist sein Gerät ein voller Erfolg. In einer klaren Novembernacht im Jahr 1609 richtet Galileo sein Teleskop zum ersten Mal auf den Mond über den Hügeln von Padua. Von nun an steht die Astronomie im Zentrum seines Forscherlebens und das bisher angenommene Bild des Universums sollte sich für immer verändern. Dieses Teleskop wird Galileo die Geheimnisse des Universums offenbaren. Nacht für Nacht verbringt er in seinem winzigen Innenhof, der sich in die erste Sternwarte der Welt verwandelt hat. Innerhalb von 2-3 Monaten hat er ungeheure Dinge entdeckt. Nicht, dass die Milchstraße eben nicht aus Milch besteht, sondern aus Tausenden von Sternen. Dass man auch in anderen Gegenden des Himmels Sterne sieht, die man vorher nicht mit bloßem Auge gesehen hat. Dass der Mond insbesondere die hellen und dunklen Teile aufgelöst wird in Berge und Krater und große Flächen. Aus meinen Beobachtungen leite ich den Schluss ab, dass die Oberfläche des Mondes nicht glatt und einheitlich ist, wie es eine Reihe von Philosophen auch von anderen Himmelskörpern glauben. Sie ist unregelmäßig, uneben, voller Krater und Vorsprünge. Sie ist der Erde ähnlich, von Bergen und Tälern zerfurcht. Begeistert zeichnet Galileo alles, was er sieht. Er hat wunderschöne Karten des Mondes gemalt, die auch ein bisschen verfälscht, damit es noch eindrucksvoller ist. Zum Beispiel einen Riesenkrater eingesetzt, den in Wirklichkeit so groß gar nicht gibt. Die großen Flächen hielt er noch für Meere. Das stimmte nicht, aber Berge und Krater konnte er sehr gut unterscheiden. In dieser aufregenden Zeit tritt ein Mann in sein Leben, mit dessen Werk Galileo sein ganzes weiteres Leben verbringen wird. Nikolaus Kopernikus. 60 Jahre vor der Erfindung des Teleskops bemerkte dieser polnische Geistliche, dass es die Berechnungen der Positionen der Planeten am Himmel erleichtern würde, wenn man annahm, dass sich die Sonne und nicht die Erde im Zentrum des Universums befinden würde. In seinem berühmten Buch De Revolutionibus Orbium Coelestium von 1543 beschreibt er die Sonne, als ob sie einer Königin gleich auf einem Thron säße, makellos schön und rein. Von dort aus regiere sie und ließe die übrigen Planeten um sich kreisen. Im kopernikanischen Weltbild steht die Erde nie still, sondern besitzt sogar zwei unterschiedliche Bewegungsrichtungen. Zum einen dreht sie sich in einem Jahr einmal um die Sonne, zum anderen in 24 Stunden einmal um die eigene Achse und wird dabei noch von dem Mond umkreist. Professor Teichmann hat diesen Bewegungsablauf einem kleinen Mädchen im Deutschen Museum einmal so erklärt. Jetzt ist ja die Frage, das hat damals eben Schwierigkeiten gemacht, wie kann die Erde sozusagen zwei Bewegungen haben, wenn sie a um die Sonne kreist und gleichzeitig um sich selbst herum. Und der Mond, für den ist ja dasselbe, nicht? Der Mond kreist um die Erde und mit der Erde um die Sonne. Und da habe ich ihr eben erzählt, diese kleine Geschichte. Stell dir vor, du gehst mit deinem Hund in den Wald spazieren. Ich stell mir vor, da machst du so eine kleine Rundwanderung im Wald herum. Aber der Hund kreist immer um dich herum. Und wenn du diese Rundwanderung machst, bewegst du dich doch drauf, aber gleichzeitig bewegt sich der Hund um dich herum, aber mit dir auch auf dieser ganzen Rundwanderung. Und das war ihr dann sehr einleuchtend, dass sowas überhaupt möglich ist. Die Annahme des Kopernikus über die Bewegungen der Planeten bedeutete, dass vielleicht nichts davon richtig war, wie sich die Menschen bisher das Universum vorgestellt hatten. Oder auch, wie der Vatikan verlangte, wie sie es sich vorzustellen hatten. Aus diesem Grund hatte Kopernikus lange gezögert, seine Thesen zu veröffentlichen. Und tatsächlich machten sie ihn zum Gespött Europas. Die Erde soll sich drehen? Um sich selbst? Und dann noch um die Sonne? Das ist doch lächerlich. Schaut doch auf den Boden. Der ist fest. Das kann man doch sehen. Und auch die Bäume stehen aufrecht und wiegen sich in verschiedene Windrichtungen. Wenn sich die Erde bewegen würde, dürfte der Wind nur in eine Richtung wehen. Und die Wolken. Seht euch die Wolken an. Sie stehen still am Himmel. Sie müssten doch zerstieben. Und warum fallen wir da nicht um? Und es ist gegen die Lehre Gottes. Es ist gegen die Heilige Schrift. Aus damaliger Sicht waren diese Argumente gar nicht mal von der Hand zu weisen, denn es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass man mit ungeheurer Geschwindigkeit durch das All rast. Und es gab keine Beweise für dieses Weltbild. Aber für Galileo ist die Beweisführung das Wichtigste in der Wissenschaft. Der Widerspruch von der Bewegung des Erdkörpers und dem vermeintlichen Stillstand auf der Erde lässt ihm deshalb keine Ruhe. Und so stellt er ein faszinierendes Gedankenexperiment an. Ein Pferd mitsamt Reiter stellt die Erdbewegung dar. Wenn ein Reiter nun eine Kugel fallen lässt, wenn das Pferd steht, fällt die gerade nach unten und landet neben dem Pferd. Was würde aber passieren, wenn derselbe Reiter sie im vollen Galopp fallen lässt? In Galileos Experiment wird die Vorwärtsbewegung des Pferdes durch die Hand des Reiters an den Ball weitergegeben. Wird der Ball fallen gelassen, bewegt er sich immer nach vorne weiter und landet dabei neben dem Pferd. Es ist also so, dass es sich anfühlt, als gäbe es keine Bewegung, wenn der Ball und das Pferd dieselbe Bewegung teilen. Wenn die Erde sich bewegt, könnten wir von ihr mitgerissen werden und uns dessen gar nicht bewusst sein. Galileo ist fasziniert von den Gedanken und Theorien des Kopernikus. Er sucht unermüdlich mit seinem Teleskop den Nachthimmel ab und sieht Dinge, die nie ein Mensch vor ihm gesehen hat. Bis Anfang März 1610 hat er alle vier Monde des Jupiter entdeckt und ihre Bewegung um den Planeten in Aufzeichnungen festgehalten. Und schon am 12. März des Jahres 1610 veröffentlicht Galileo Galilei seine neu gewonnenen Erkenntnisse in einem kleinen, in Lateinisch geschriebenen Büchlein mit dem Titel Sidereus Nuncius, der Sternenbote. Es sollte eines der wichtigsten Bücher der Wissenschaftsgeschichte werden. Großes fürwahr unterbreite ich den einzelnen Naturforschern zur Anschauung und Betrachtung. Großes, so sage ich, zum einen wegen der Erhabenheit des Gegenstandes selbst, zum anderen wegen der bislang unerhörten Neuheit und schließlich wegen des Instruments, durch dessen Hilfe es sich unseren Sinnen offenbart. So selbstbewusst stellt Galileo seinen Sternenboten vor. Diese Entdeckung, die er publizierte im Jahr 1610, Sidereus Nuncius, schlug ein wie eine Bombe. Das Buch ist eine Sensation und die Entdeckung der vier Jupitermonde eröffnet Galileo ganz neue Möglichkeiten, das kopernikanische Bild des Universums zu stützen. Er notiert: Was uns über alle Maßen staunen macht und uns vornehmlich veranlasst, alle Astronomen und Philosophen zu unterrichten, ist indes, dass wir vier niemandem vor uns bekannte und noch nie beobachtete Wandelsterne entdeckt haben. Das ist ein Paukenschlag in der Astronomie. Das war ganz, ganz wichtig, denn ein wichtiges Argument gegen Kopernikus war ja immer gewesen, warum so willkürlich bleibt der Erde gerade mal ein Mond erhalten und alle anderen werden der Sonne zugeschlagen. Und jetzt zeigte er, Monde sind etwas Besonderes. Die haben jetzt nichts mit der Sonne zu tun, sondern gehören zu einem größeren Himmelskörper. Und zum ersten Mal wird die Kirche auf Galileo aufmerksam. Zunächst zu seinen Gunsten. Diese Entdeckungen waren also sicher ganz wichtig, aber Bewunderung erzeugten sie auch bei den Jesuiten, muss man sagen. Sie haben nicht direkt das kopernikanische Weltbild verteidigt. Nicht? Die jesuitischen Astronomen haben ja die ganzen Beobachtungen nachvollzogen und das war damals ein großer Triumph für ihn, als sie bestätigten, dass seine Beobachtungen richtig sind. Galileo will schon lange in sein geliebtes Florenz zurückkehren. Jetzt ergreift er seine Chance. Die Stadt wird seit Jahrhunderten von den Medici regiert. Mehrere Päpste und Kardinäle sind aus dem mächtigen Clan hervorgegangen. Für Galilei gibt es keine größere Ehre, als einen Gönner wie den Großherzog Cosimo di Medici zu haben. So schickt er eine Ausgabe des Sternenboten, sein bestes Teleskop und eine persönliche Bitte nach Florenz. Es liegt an Eurer Hoheit, ob ich den Rest meiner Tage hier in Venedig verbringen werde oder nach Florenz zurückkehre. Falls ich nach Florenz zurückkehren sollte, so bitte ich Eurer Hoheit, mir die Freiheit der Lehre zu gewähren. Er ersehnt sich den sozialen Aufstieg und nun bietet sich ihm eine einmalige Möglichkeit. Galilei hat vier Jupitermonde entdeckt und, schlau wie er ist, widmet er sie dem Großherzog und seinen Brüdern. Als medizeische Gestirne, die als einzige ganz nahe dem höchsten Gott des Himmels, Jupiter, sein dürfen. Heute heißen sie die vier galileischen Monde. Was immer noch das Erstaunlichste ist, dass man beim Jupiter tatsächlich diese vier Monde sehen kann, die wie Perlen an einer Schnur um den Jupiter herum sind. Da braucht man nur ein normales Fernglas, nicht also das so Vergrößerung 8 hat, aber möglichst vorne mit relativ großen Objektivlinsen. Also sagen wir mal so 40 mm, also 4 cm bis 6 cm groß sollten sie schon sein, und schaut auf den Jupiter. Und dann sieht man wie eine Perlenkette links und rechts, manchmal links drei und rechts einen oder manchmal auch links zwei und rechts zwei. Und wenn man ein paar Stunden wartet, dann haben die ihre Stellung vertauscht. Also würden sie sozusagen als Perlen hin und her wandern. Wenige Wochen später erhält Galileo ein Schreiben der Medici und wird eingeladen, an ihrem Hofe als Mathematiker und Philosoph tätig zu werden. Er lässt seine Geliebte Maria Gamba und seinen kleinen Sohn in Padua zurück und, da er immer noch kein reicher Mann ist, bringt er seine beiden Töchter im Kloster Acetri außerhalb von Florenz unter. Vor allem Virginia schreibt ihrem Vater oft: Das Leben im Kloster ist hart und entbehrungsreich. Hochberühmter und innig geliebter Herr Vater, in meiner Zelle ist es nun bitter kalt und ich weiß nicht, wie ich es ertragen soll, wenn ihr, mein Herr Vater, mir nicht helft, indem ihr mir einen eurer Bettvorhänge leihen könntet, einen, den ihr selbst nicht braucht. Zu Matteo in Acetri, eure innig liebende Tochter. Galileo selbst kehrt in das Zentrum des gesellschaftlichen und intellektuellen Lebens zurück. Trotz der Warnungen seiner Freunde, er sei in Florenz mit seinen radikalen Ansichten nicht so sicher vor der Kirche wie in Padua. Die Medici sind reich und kultiviert, doch auch dem Vatikan zugetan. Und das bringt Galileo tatsächlich in große Schwierigkeiten, denn Galileo vertritt mittlerweile offen das Weltbild des Kopernikus und ist dabei alles andere als bescheiden. Ich danke Gott dafür, dass es ihm gefiel, mich als ersten und einzigen Beobachter bewundernswerter Begebenheiten zu machen, die all die Jahrhunderte verborgen geblieben waren. Gesehen hat Galileo all diese wunderbaren Dinge als erster. Aber er ist nicht der Einzige, der für Kopernikus eintritt. Auch der 1571 geborene deutsche Astronom Johannes Kepler arbeitet schon lange an Beweisen für das neue heliozentrische Weltbild, in dem die Sonne, griechisch Helios, im Mittelpunkt des Weltalls steht. Kepler und Galileo schreiben sich schon seit geraumer Zeit Briefe und der stürmische Deutsche versucht immer wieder, Galileo für die kopernikanische Sache zu gewinnen. Fasse Mut, Galilei, und schreite du voran, fordert er ihn schon 1597 auf. Aber Galileo zögert. Nun, 1610 nach dem Erscheinen des Sternenboten, sieht der Bewunderer Galileos eine neue Chance, den Italiener auf seine Seite zu ziehen. Persönlich getroffen haben sich die beiden großen Wissenschaftler nie. Es müsse doch sein, dass unter anderem auch Galilei, der fähigste von allen, brieflich mit mir über die von mir verkündete neue Astronomie oder Himmelsphysik in Gedankenaustausch trete. Um den vor 12 Jahren begonnenen, aber abgebrochenen Briefwechsel wieder aufnehme. Galileo ist also nicht allein. Er ist allerdings der Erste, der durch Beobachtungen erhärtet, was vorher nur als Vermutung gelten durfte. Vor allem in den Augen der katholischen Kirche, die ihre Deutungshoheit über den Kosmos in immer größerer Gefahr sieht. Immer mehr liberales Gedankengut verbreitet sich in den Städten und die Zweifel an der kirchlichen Weltsicht wachsen. Den Grundstein dafür hatte Kopernikus gelegt. Seine Theorien darf man durchaus vertreten, unter einer Bedingung. Man darf sie nur als Möglichkeit bezeichnen, nicht als die einzig gültige Wahrheit und damit die Kirche in Frage stellen. Das berühmte Buch von Kopernikus 1543, als es veröffentlicht wurde, hat ja sogar ein evangelischer Theologe, Osiander, ein Vorwort geschrieben, um die Brisanz des Ganzen abzuschwächen, in dem steht, das Ganze ist nur ein mathematisches Disput, nicht die richtige Wahrheit. Und Galileo fehlen immer noch Beweise für das heliozentrische Weltbild. Dann bringt ihn sein Schüler und Bewunderer Benedetto Castelli auf eine Idee. Seine Vermutung ist, dass die Venus eine Lösung bieten könnte. Mit bloßem Auge ist die Venus nur als Lichtpunkt zu sehen, doch durch sein Teleskop erscheint sie Galileo als Scheibe. Über einen Zeitraum von Monaten beobachtet er sie und bemerkt, dass sie sich von einer kleinen Scheibe zu einer größeren Sichel verwandelt. Sofort begreift er, dass diese Sichel um die Sonne kreisen muss. Die Venus muss sich um die Sonne und nicht um die Erde drehen. Anders lassen sich diese Helligkeitsschwankungen nicht erklären. Unter dem vermeintlichen Schutz der Familie Medici glaubt Galileo sich trotz seiner Forschungsergebnisse, die den kirchlichen Lehren widersprechen, sicher vor einem Kirchengericht, vor der Verfolgung durch die sogenannte Inquisition. Was er nicht ahnt, die Großherzogin Christina bezweifelt, dass es die medizeischen Monde überhaupt gibt und macht sich Sorgen, ihr neuer Hofphilosoph könnte der Bibel widersprechen. Galileo antwortet mit einem verhängnisvollen Brief. Ja, ich stimmte zu, euer Durchlaucht Christina, dass die Heilige Schrift niemals lügt. Die darin enthaltenen Dekrete sind absolut wahr und unverletzlich. Ich sollte jedoch hinzufügen, dass, auch wenn die Heilige Schrift sich niemals irrt, diejenigen irren können, die sie interpretieren und falsch verkünden, wenn sie sich stets auf ihre wörtliche Bedeutung beziehen. Dieser offene Brief wird natürlich auch im Vatikan verbreitet und er löst große Empörung aus bei denjenigen Kardinälen, die Galileo eh nicht wohlgesonnen sind. Kardinal! Dies ist soeben aus Florenz eingetroffen. Gib mir den Brief. Von wem ist er? Ein offener Brief des Galileo Galilei an ihre Durchlaucht, die Großherzogin Christina de' Medici. Ich glaube, die Heilige Schrift gibt es, damit der Mensch von den Wahrheiten überzeugt wird, die zu seiner Rettung notwendig sind. Doch ist das nicht notwendig, dass derselbe Gott, der uns unseren Geist und Intellekt gab, uns diese Dinge nicht in Betracht ziehen lassen wollte? Insbesondere, wenn es sich um Wissenschaften handelt? Das ist ungeheuerlich. Benachrichtigt Kardinal Bellarmin. Ich habe mit ihm zu reden. Halt euch! Ja, Eure Eminenz. Von nun an steht Galileo unter Beobachtung der Kirche. Es ist der Beginn der berühmtesten Auseinandersetzung eines Wissenschaftlers mit der Kirche. Galileos Forschereifer ist nicht zu bremsen. Zwischen Ende 1610 und Mitte 1611 beobachtet er erstmals mit dem Teleskop dunkle Verfärbungen auf der Sonnenscheibe, die Sonnenflecken. Sie spielen jetzt eine besondere Rolle, weil sie eindeutig nachwiesen, dass die Sonne, die ja nun als besonders edle Himmelsmaterie, einwandfrei leuchtendes himmlisches Feuer galt, dass die doch gar nicht so edel war, denn da gab es offenbar dunkle Flecken drauf. Und das wollten zum Beispiel seine jesuitischen Gegner nicht mehr mitmachen. Die Kirche lehrt, dass alle Himmelskörper unveränderlich und makellos sein sollen. Doch durch sein Teleskop entdeckt Galilei, die Sonne ist alles andere als makellos und unveränderlich. Galileo sieht immer deutlicher ein neues Zeitalter der Wissenschaft heranbrechen. Diese neuen Entdeckungen werden das Grabgeläut oder vielmehr das jüngste Gericht der Pseudophilosophie sein, denn schon sind Zeichen gesehen an den Sternen, an dem Mond und an der Sonne. Ein Frontalangriff auf die kirchliche Lehre. Galileo vermutet, dass sie sich direkt auf der Sonnenoberfläche oder kurz darüber befinden. Sonnenflecken ändern unablässig ihre Form. Daraus schließt der Wissenschaftler: Die ständigen Bewegungen der Flecken scheinen meine Theorie zu belegen, dass sich die Sonne um die eigene Achse dreht. 1613 veröffentlicht Galileo diese Entdeckung in dem Buch Lettere Solari, einem der ersten wissenschaftlichen Werke, das in Italienisch verfasst wird. Galileo möchte seine Entdeckungen auch interessierten Laien, die nicht die Wissenschaftssprache Latein beherrschen, zugänglich machen. Auch hier ist der Forscher wegweisend. Das war ein riesiges Sprengpotenzial, dass er sagt, es sind hier nicht nur die Universitätswissenschaftler, die ich hier einbeziehen will, sondern es sollen alle teilhaben an der Diskussion darüber, was nun Wahrheit ist und was ist nicht Wahrheit. Das Jahr 1616 sollte ein Wendepunkt in Galileis Leben werden. Ein Jahr zuvor hatte der Kirchenmann Paolo Antonio Foscarini ein Buch veröffentlicht, das beweisen sollte, dass das kopernikanische Weltbild und somit auch der Kosmos des Galilei nicht der kirchlichen Lehre widersprach. Jetzt ist das Kirchengericht, die Inquisition mit ihrer Geduld am Ende, zumal immer noch niemand der sogenannten Kopernikaner einen schlüssigen Beweis für dessen Thesen vorlegen kann. Die Kirche muss handeln. Der Inquisitor Kardinal Bellarmin ermahnt beide Wissenschaftler scharf: Es scheint mir, dass Sie und Herr Galileo etwas Kluges tun, wenn Sie sich damit bescheiden, nicht absolut zu reden, wie es ja auch, wie ich immer glaubte, Kopernikus getan hat. Zu behaupten, die Sonne stehe wirklich im Mittelpunkt der Welt und drehe sich einzig um sich selber, ohne von Osten nach Westen zu laufen, und die Erde stehe im dritten Himmel und umkreise mit höchster Geschwindigkeit die Sonne, ist eine Sache, die nicht nur höchste Gefahr läuft, alle scholastischen Philosophen und Theologen zu reizen, sondern auch dem heiligen Glauben zu schaden, indem sie die heilige Schrift als falsch erweist. Dieser Brief bringt den Konflikt auf den Punkt. Niemals zuvor hatte die römisch-katholische Kirche astronomische Fragen zum Gegenstand von Inquisitionsprozessen gemacht. Auch hier mischt sich ein Laie der Theologie dreist in das Geschäft der Kirchenmänner ein. Und es ist ihr unmöglich, das zu ignorieren. Sowas war Heretik. Also Heretik heißt, sowas war gegen die Experten der Kirche gerichtet. Nur die durften über so etwas nachdenken und nicht ein Laie wie Galilei. Aber er sagte sich, Vernunft und Beobachtungsgabe hat jeder und dann darf er auch über sowas nachdenken. Die Konsequenzen folgen noch im selben Jahr. Foscarinis Buch wird verboten und das Hauptwerk des Kopernikus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, wird suspendiert. Das bedeutet, dass es nur noch unter Aufsicht der Inquisition erscheinen darf. Offiziell ist Galileo an diesem Verfahren nicht beteiligt, aber seine Haltung ist bekannt und so erhält er wenige Tage später einen Brief von Kardinal Bellarmin, in dem er ausdrücklich darauf hingewiesen wird, seine Haltung in Zukunft nur noch als Annahme zu vertreten und nicht mehr als gültige Tatsache. Ist Galileo von dieser Ermahnung beeindruckt? Im Großen und Ganzen schon. Bis der jesuitische Astronom Orazio Grassi 1618 mit einer Schrift über Kometen das althergebrachte aristotelische Weltbild der Sphären verteidigt. Grassi hat sein Werk über die Kometen die astronomische und philosophische Waage genannt. Als Antwort darauf macht sich Galileo daran, sein polemisches Buch Il Saggiatore, der Goldwäger, zu schreiben. Der Titel ist sorgfältig gewählt. Er weiß sehr genau, dass in der Bibel steht: Du wägest dein Silber und Gold, bevor du es aufbewahrst. Warum wägest du nicht auch dein Wort auf der Goldwaage? Galileo hat keine schlüssige Theorie darüber anzubieten, wie Kometen entstehen und will auch nicht gegen seine Ermahnung von 1616 verstoßen. Er schreibt dementsprechend vorsichtig, dennoch an Grassi und die Kirche gerichtet: Ich behaupte nicht, dass ein Komet auf diese Weise gebildet wird, aber ich sage, dass es ebenso wie an dieser Vorstellung auch an den von anderen Autoren bemühten Erklärungen Zweifel gibt. Und falls diese behaupten, ihre Behauptungen seien über jeden Zweifel erhaben, dann sind sie verpflichtet, diese und alle anderen Positionen als eitel und fehlerhaft nachzuweisen. Die Bemerkungen, die Galileo an den Rand des Buches von Grassi schreibt, sind eine beeindruckende Schimpftirade. So liest man: Alter Esel. Und: Elender Fälscher. Über: Vernagelter Kopf. Bis hin zum: Blöden Vieh. Es finden sich dort alle möglichen Bekundungen darüber, was Galileo von Grassis Theorie hält. Grassi behauptet in seiner Schrift unter anderem, dass Kometen brennende Objekte seien, die sich durch Reibungshitze entzündet hätten. Das lehrte auch Aristoteles. Zu belegen versucht er die These auch dadurch, dass er unablässig Astronomen zitiert, die genau so denken. Was Galileo darüber denkt, trägt nicht gerade dazu bei, den Streit beizulegen. Wenn vernünftiges Schließen dasselbe wäre wie Säcke schleppen, dann würde ich wohl zustimmen, dass mehrere Denker mehr wert wären als einer, so wie viele Pferde mehr Kornsäcke schleppen als eines. Aber vernünftiges Schließen ist wie ein Wettrennen und nicht wie Lasten schleppen. Und ein arabisches Pferd kann vielen Ackergäulen davonlaufen. Der beleidigte Grassi macht sich sofort daran, seine konservativen Mitstreiter unter den jesuitischen Astronomen des Vatikans gegen Galileo aufzubringen. Aber es sollte noch 15 Jahre dauern, bis sie ihn endlich zum Schweigen bringen können. Sieben Jahre, nachdem die Inquisition die Lehre von Kopernikus verboten hat, besteigt ein neuer Papst den Stuhl des heiligen Petrus. Es ist ein Mitglied einer prominenten toskanischen Familie und alter Freund und Bewunderer Galileis. Der Kardinal Maffeo Barberini ist nun Papst Urban VIII. 1624 macht Galileo sich auf die anstrengende zweiwöchige Reise nach Rom, um den neuen Papst zu treffen. Die beiden alten Freunde sprechen viel miteinander. Nun, heiliger Vater, mir ist natürlich bewusst, dass einige Astronomen des Collegio Romano nicht gerade angenommen sind von mir. Ihr seid nicht gerade zimperlich mit ihnen umgegangen, mein lieber Galileo. Ich erinnere euch an den armen Grassi und wie ihr mit ihm ins Gericht gegangen seid. Ich kann mich der Wahrheit nicht verschließen, heiliger Vater. Die Wahrheit? Habt ihr denn Beweise für eure Wahrheit? Ich habe viele Dinge gesehen und untersucht, die die Jesuiten geprüft und für wahr befunden haben. Das könnt ihr nicht abstreiten, heiliger Vater. Nein, das will ich auch nicht. Aber mit der Wahrheit ist es so eine Sache, Galilei. Die Kirche vertritt die ihre, ihr die eure. Bis heute seid ihr den Beweis für die Erdbewegung schuldig geblieben. Galilei hat geglaubt, er hätte einen. Und das war Ebbe und Flut. Er meinte, Ebbe und Flut sind ein Beweis dafür, dass die Erde sich bewegt. Das ist leider falsch. Er hat daran geglaubt. Der Papst und Galileo spazieren durch die vatikanischen Gärten und diskutieren viele Themen. Natürlich auch darüber, ob Galileo über die kopernikanische Theorie schreiben darf. Ich habe Kopernikus niemals vergessen, heiliger Vater. Ich habe vor, weiter darüber zu schreiben. Habt ihr etwas gegen ein neues Buch einzuwenden? Galileo, wenn Gott das Universum anders hätte machen wollen, dann hätte er das getan, ohne die Menschen davon zu unterrichten. Daher kann kein Argument, ob nun die Sonne oder die Erde der Mittelpunkt des Universums sei, unumstößlich sein. Für den Forscher muss die Aufforderung des Papstes, das heliozentrische Weltbild am Ende seines neuen Buches als Hypothese, als Annahme deutlich zu machen, wie ein Freibrief klingen. Zufrieden begibt sich Galileo auf den Rückweg nach Florenz und beginnt sofort mit der Arbeit an seinem großen Werk Dialogo sopra i due massimi sistemi, Dialog über die zwei hauptsächlichen Systeme, für das ihm der Vatikan 1630 die Druckerlaubnis erteilt. Drei erfundene Personen diskutieren über die zwei sich widersprechenden Weltsysteme. Zwei vertreten die kopernikanische Lehre, der dritte, der Simplico, der Simple, verteidigt das geozentrische Weltbild, das auch die Kirche lehrt. Im Gegensatz zu seinen Gesprächspartnern wird Simplico als dumm, unbelehrbar und einfältig beschrieben. Und am Ende legt Galileo ausgerechnet dieser Figur die Worte des Papstes in den Mund, die dieser Jahre zuvor, als er mit Galilei durch die vatikanischen Gärten spaziert war, gesagt hatte. Galileo, wenn Gott das Universum anders hätte machen wollen, dann hätte er das getan, ohne die Menschheit davon zu unterrichten. Daher kann kein Argument, ob nun die Sonne oder die Erde der Mittelpunkt des Universums sei, unumstößlich sein. Sicher war das von Galilei ein Risiko, ein großes, so etwas einzugehen, aber er glaubte offenbar, dass Urban eben so stark auf seiner Seite war, dass er das nicht übel nehmen würde. Aber Papst Urban VIII. Ist außer sich vor Wut. Er fühlt sich von seinem alten Freund betrogen und fordert, dass sich der Beschuldigte unverzüglich in Rom einzufinden habe. Ansonsten würde er ihn in Ketten herbringen lassen. Er beauftragt die Inquisition, das Werk zu untersuchen. Jedes einzelne Wort, so der Papst, solle geprüft werden. Galileo wird nach Rom zitiert und kurz bevor er aus Florenz abreist, warnt ihn seine Tochter Celeste. Geliebter Vater, ich flehe euch an. Greift bei diesen Querelen nicht in die Klinge. Greift das Messer lieber an seiner stumpfen Seite. Benutzt es, um alle Unzulänglichkeiten an euch selbst zu entfernen. Erlangt ein Bewusstsein für den Trugschluss aller irdischen Güter. Galileo trifft im Frühling 1633 in Rom ein und wird verhört. Galileo, ihr seid verpflichtet, auf die Heilige Schrift die Wahrheit zu sagen. Könnt ihr uns sagen, warum man euer Erscheinen vor diesem Gericht angeordnet hat? Ich vermute, dass ich wegen meines kürzlich gedruckten Buches, des Dialoges, vor das Heilige Tribunal geladen wurde. Dann können wir mit Recht auch annehmen, dass es eure eigene Meinung ist, die ihr darin vertretet und die zu vertreten ihr von seiner Eminenz Kardinal Bellarmine gewarnt worden seid. Ich glaube, der ehrwürdige Kardinal Bellarmine gab mir zu wissen, dass die Meinung von der unbeweglichen Sonne und der Bewegung der Erde wieder die Heilige Schrift sei. Weiter glaube ich, der Kardinal sagte auch, dass es möglich sei, die Meinung hypothetisch aufrechtzuerhalten, wie es Kopernikus tat. Könnt ihr uns sagen, aufgrund welcher Stelle in eurem Buch ihr heute vorgeladen seid? Nun ja, als ich den Dialog schrieb, tat ich das nicht, um zu beweisen, dass die Theorie richtig sei. Stattdessen wollte ich die astronomischen Gründe vorbringen, die jede der beiden Seiten in der Debatte bemühte. Ihr wisst sehr genau, Galileo Galilei, dass derjenige, der in eurer Schrift die Astronomie des Ptolemäus vertritt und somit die Lehre der Kirche, ein Dummkopf, ein einfältiger Simpel ist. Haltet ihr die Heilige Schrift und ihre Verkünderin, die römisch-katholische Kirche, für dumm, Galileo? Aber nein, eure Eminenzen, ich bin gläubiger Christ. Aber ich gebe zu, dass man mein Buch so auslegen könnte. Mein Fehler, das gestehe ich, war der des eitlen Ehrgeizes. Wir stellen also fest, dass ihr euch trotz der Ermahnung durch seine Eminenz Kardinal Bellarmine geweigert habt, abzulassen von der Lehre des Kopernikus. Ihr werdet aufgefordert, bis zur Verkündung des Urteils in den Räumen der Inquisition zu verharren und dürft diese nicht verlassen. Zu euren Diensten, eure Eminenz. Galileo wird in einem kleinen Raum im Palast der Inquisition inhaftiert. Sicher ist, dass sein Buch verboten wird und auch, dass man ihn bestrafen wird. Die Frage ist nur, wie? Schließlich verkündet die Inquisition am 22. Juni in der Kirche Santa Maria sopra Minerva ihr Urteil. Gekleidet in das weiße Hemd eines Büßers nimmt der große Wissenschaftler es entgegen. Wir befinden euch, Galileo Galilei, in hohem Maße der Ketzerei für schuldig. Wir verurteilen euch zu Kerkerhaft an diesem heiligen Stuhl. Aber Galileo hat immer noch Freunde und Förderer im Vatikan. Und so bekommt er die Gelegenheit, seinen Lehren abzuschwören. Um der Kerkerhaft zu entgehen, kniet der alte Mann nieder, wie ihm befohlen wird. Ich, Galileo, Sohn des Vinzenz Galilei aus Florenz, schwöre, dass ich immer geglaubt habe, auch jetzt glaube und mit Gottes Hilfe auch in Zukunft glauben werde, alles, was die heilige katholische und apostolische Kirche für wahr hält, predigt und lehrt. Zum Zeugnis der Wahrheit habe ich diese Urkunde meines Abschwörens eigenhändig unterschrieben und sie Wort für Wort verlesen. In Rom, im Kloster der Minerva, am 22. Juni 1633. Das Urteil wird nicht einstimmig getragen. 3 von 10 Kardinälen unterschreiben es nicht, darunter der Neffe des Papstes Francesco Barberini. Die angedrohte Kerkerhaft wird in lebenslangen Hausarrest umgewandelt. Das Verfahren gegen Galileo ist damit beendet. Galileo wird zum Schweigen gebracht. Die Inquisition setzt den Dialog über die 2 hauptsächlichen Weltsysteme auf den Index der verbotenen Bücher, wo er für die nächsten 200 Jahre bleiben wird. Und sie bewegt sich doch, soll Galileo trotzig gemurmelt haben, als man ihn aus dem Verhandlungsraum hinausführte. Das ist jedoch eine Legende. Denn Galileo ist klug genug, nun zu schweigen und alles zu tun, was die Kirche von ihm verlangt. Sechs Monate später kehrt Galileo nach Florenz zurück. Glücklich über den Ausgang des Verfahrens erwartet ihn seine Tochter Maria Celeste bereits sehnlichst. Wir sehen eurer Ankunft mit großer Sehnsucht entgegen und hoffen, das Wetter möge sich für eure Reise gnädig zeigen. Mein geliebter Vater, meine plötzliche Freude ist so groß wie unerwartet. Galileo ist nun zwar zu Hause, aber sein Freiraum ist ausschließlich auf dieses Haus im Stadtteil Arcetri beschränkt. Er hat Lehrverbot, darf nicht reisen, aber immerhin kann er Freunde empfangen. Arcetri ist im Vergleich zu den Kerkern der Inquisition alles andere als ein trostloser Ort. In den idyllischen Hügeln über Florenz gelegen, hat Galileo einen traumhaften Ausblick über die Stadt. Genießen kann Galileo die schöne Umgebung allerdings nicht. Niedergeschlagen trauert er um den Ruhm der vergangenen Jahre. Es ist gar nicht so lange her, da empfing ich Kardinäle und Prinzen der Stadt, die nur für einen Augenblick sehen wollten, was ich beobachtet hatte. Im Alter von 33 Jahren stirbt Maria Celeste an der Ruhr. Die allertiefste Melancholie ist über mich gekommen. Ich mag nichts mehr essen und verabscheue mich selbst. Und ständig fühle ich mich von meiner geliebten Tochter gerufen. Auch Galileos eigene Gesundheit verschlechtert sich immer mehr. Nun rächt sich, dass er seine Augen sein Leben lang stark belastet hat, denn vermutlich hatte er seine Beobachtungen mit dem Fernrohr, auch die der Sonne, ohne Filter oder Umlenkspiegel durchgeführt. Und hatte dabei noch Glück, denn so etwas kann zur sofortigen Erblindung führen. Auf seine Bitte an den Papst, doch in ein Stadthaus übersiedeln zu dürfen, da er ständige medizinische Betreuung benötige, donnert es aus Rom zurück, dass er bei der nächsten unverschämten Bitte unverzüglich in den Kerkern der Inquisition in Rom verschwinden werde. Nach dieser Antwort, so scheint mir, dass ich höchstwahrscheinlich mein gegenwärtiges Gefängnis nur gegen das enge und andauernde werde eintauschen können, das uns alle erwartet. Die Astronomie hatte man Galileo verboten. Ganz untätig kann er aber nicht sein und wendet sich nun wieder der Mathematik der Bewegung zu. Bewegung ist schwer zu messen. Galilei hat die Idee, die Bewegung zu verlangsamen. Er rollt Kugeln schiefe Ebenen hinunter, so dass sich die Geschwindigkeit nur sehr langsam steigert. Ein genialer Einfall. Wenn wir die 6 Meter schräge Bahn nehmen, da hat er, sagen wir mal, einen Messpunkt bei 2 Meter gehabt, einen Messpunkt bei 4 Meter und einen Messpunkt bei 6 Meter. Und dann hat er die Kugel bei 2 Meter runterlaufen lassen, bei 4 Meter und bei 6 Meter. Und gemessen hat er das, er hat dann damals noch keine Stoppuhr gehabt wie wir, sondern mit Wasserauslauf. Er hat ein Gefäß gehabt und da lief Wasser in dieser Zeit raus und das Wasser hat gewogen und das war ein Maß für die Zeit. Und wir haben das bei uns im Deutschen Museum nachgemacht, das kann man auf 1/10 Sekunde genau machen. Im Alter von 74 Jahren revolutioniert Galileo mit seinem letzten großen Buch die Physik der Bewegung. Physiker würden wohl sagen, dass dies sein wichtigster Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte ist. Die Fallgesetze. Das war aber jetzt, sagen wir mal, nur das erste Ergebnis, dass alle Körper gleich schnell fallen, wenn es keinen Widerstand gibt. Der berühmteste Beweis dafür, den gibt es übrigens heute noch im Internet zu sehen. Bei einem der Apollo-Flüge hat der eine Astronaut, sieht man, wie er eine Falkenfeder und einen Hammer in der Hand hat. Und dann lässt er beide fallen auf dem Mond und die fallen natürlich beide gleichzeitig runter. Auch dem Phänomen der Beschleunigung wendet sich Galileo erneut zu und belegt: Zweitens, es gibt eine konstante Beschleunigung. Der Weg wächst proportional mit dem Quadrat der Zeit. Das heißt, wenn der nach einer Sekunde 1 Meter fällt, dann fällt er nach 2 Sekunden 2 mal 2 4 Meter, nach 3 Sekunden 3 mal 3 9 Meter. Diese beschleunigte Bewegung hat er also als erster mathematisch formuliert und damit gilt er als Vater der klassischen Physik. Während er sein letztes großes Werk vollendete, hatte sich Galileos Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert. Seine letzten Monate verbringt der nun völlig erblindete Wissenschaftler unter unerträglichen Schmerzen. Schließlich stirbt Galileo Galilei am 8. Januar 1642 im Alter von 77 Jahren in Arcetri und wird in aller Stille beerdigt. Es dauert noch bis zum Jahr 1835, bis die katholische Kirche den Dialog von Galilei vom Index der verbotenen Bücher entfernt. Das Experiment, mein lieber Galileo, ist der Lehrer aller Dinge, hatte sein Vater ihm gesagt, als er noch ein kleiner Junge war. Und? Glaube nur an das, was du siehst, mein Sohn. Nur an das, was du siehst. Die Kirche hatte die Lehre dieses großen Naturforschers verboten. Zum Schweigen bringen konnte sie ihn aber nicht, denn seine Erkenntnisse leben durch die Jahrhunderte weiter. Rom am 16. Oktober 1978. Kardinal Karol Josef Wojtyla wird zum neuen Papst gewählt. Er nennt sich Johannes Paul II. Bereits ein Jahr später beruft der Papst eine Kommission ein, die den Fall Galilei überprüfen soll. 13 Jahre wird es dauern, bis die katholische Kirche ihren Frieden mit dem einstigen Ketzer schließt. In seiner historischen Wiedergutmachungsrede vom 31. Oktober 1992 spricht Johannes Paul II. Von dem treuen Katholiken Galileo Galilei. Merkwürdigerweise zeigte sich Galilei als aufrichtig glaubender, weitsichtiger als seine theologischen Gegner. Und zitiert aus seinem berühmt gewordenen Brief: Wenn schon die Schrift nicht irren kann, so können doch einige ihrer Erklärer und Deuter in verschiedener Form irren. Die katholische Kirche erkennt damit nicht nur die wissenschaftliche Bedeutung des großen italienischen Gelehrten an, sondern auch die theologische Tragweite seines Schicksals. Nie wieder ein Fall Galilei. 350 Jahre nach seinem Tod rehabilitiert die katholische Kirche Galileo Galilei. Und vielleicht könnte der große Wissenschaftler nun doch den berühmten Satz murmeln, den er zwar nie gesagt hat, der ihn aber berühmt machte. Und sie bewegt sich doch. Auf Wiederhören bei Audible.